Die Frau des Schiffs war 36, seit 18 Jahren mit dem Schiff verheiratet. Und sie hatte an ihrem Leben nichts auszusetzen. Manchmal hat sie sich ein bisschen gelangweilt. Und manchmal hat sie gedacht, das könne doch nicht alles gewesen sein. Ein bisschen könnte ja noch passieren, hatte sie gedacht. Nichts Aufregendes, selbstverständlich. Eher etwas Angenehmes. Und auch davon nur ein bisschen. Doch hätte sie nicht sagen können, was das sein könnte. Das alles war eher Gefühl als Gedanke. Die Frau des Chefs war doppelt so alt wie die Tochter des Chefs. Und 10 Jahre älter als der Sekretär des Chefs. So dass sie es gar nicht zu bemerken brauchte, dass ihre Brust seine Schulter berührte, wenn sie sich über ihn beugte, um zu sehen, was er da mit Susanne las. Wie er auch gestern Abend völlig zu entgehen schien, dass ihr Knie immer wieder sein Knie berührte. Sie war fröhlich, aß und tanzte gern und war rundherum beliebt. Ein wenig galt sie sogar als original, zumindest aber als originell, weil sie so gern und so laut und so ungeniert lachte. Sie hatte dieses Lachen, das man ansteckend nennt. Man fand sie drollig. Und nach einer Weile griff ihr Mann, der Gerichtspräsident Rebmann, ein, doch eher väterlich, als sei es jetzt genug. Neuankömmlinge hielten sie zuerst für ein bisschen dumm, dann für durchtrieben. Doch schließlich schlossen sie sich der Allgemeinheit an und einigten sich darauf, dass sie einfach nur ein bisschen naiv war. Vielleicht noch nicht ganz erwachsen. Wie gestern Abend, als ihr der Wein nicht gut genug erschien, den der Mann für den Generalkommissar Jean Bon hatte bringen lassen, und sie darauf bestand, dass es einen noch besseren gäbe, dass sie ihn sogar selbst holen wolle, vorausgesetzt, der Sekretär ihres Mannes begleitete sie auf ihre Expedition in den Keller. Was er dann ja auch tat. Als hätte er sich weigern können. Und so folgte er der Frau seines Chefs in den Keller, die ihn ansah und lachte. Und es sah aus, als lockte sie ihn immer tiefer hinab. Ihr Haar fiel schwarz über die nackten Schultern. Und wenn sie den Arm mit der Laterne... Weiter. Wenn sie den sehr schönen Arm mit der Laterne hob, öffnete sich dunkel ihre Achselhöhle. So dass sie froh waren, als sie den Weinkeller erreicht hatten und sie in den Korb füllen konnte. Immer noch versuchte sie zu lachen, aber nicht mehr so sicher. Mein Kleiner, sagte sie, was siehst du mich denn so an? Und plötzlich hatte sie es eilig, allzu eilig, denn auf den Stufen wäre sie ausgeglitten und gefallen, wenn er nicht hinter ihr gewesen wäre und sie aufgefangen hätte. Einen Augenblick stand sie so, dann drehte sie sich langsam in seinen Armen um. Sie spürte ihre Brust an seiner Brust und ihren Bauch an seinem. Ihr Kleid war sehr dünn und tief ausgeschnitten. Sie hatte nahezu nichts an. Und da sagte die Frau zu dem Sekretär ihres Mannes, du stinkst wunderbar, wie ein Kutscher. Plötzlich sah sie ihre Brüste aus dem Ausschnitt hervorstehen, feist und mit riesigen Höfen, die sich gar nicht zusammengezogen hatten. Plötzlich war ihr Kleid an Wulst über ihren Hüften, sah sie ihren Busch struppig unter ihrem Bauch hervorstehen, spürte sie seine Hände unter ihren Hinterbacken, hatte sie seinen Hintern in der Hand, klein und hart und glatt. Hat die Frau des Chefs seinen Sekretär vielleicht benutzt, um sich an ihrem Mann zu rächen? Hat der Sekretär die Frau seines Chefs vielleicht dazu benutzt, sich an seinem Chef zu rächen? Es gibt sie nicht mehr. Komm her. So siehst du also aus. Die Frau ist wahnsinnig! In solchen Nächten kommt er. Hör doch nur den Sturm. Martha, bitte. Sind auch alle Türen verschlossen? Bist du sicher? Ich bin sicher. Aber ich hätte sie auch nicht zu verschließen brauchen. Inzwischen kommt er mit einem Rambock, auf den er Lichter stecken lässt. Die Postmeisterei in Würges galt als absolut sicher. Zusammen mit der niederländischen Bande hat er sie mit seinen Leuten gestürmt. Da waren ganz andere Türen und ganz andere Schlösser, als wir sie haben. Hör doch. Sie kommen. Sie kommen nicht. Die Schinderhannes-Leute kommen leise. Man hört sie nicht kommen. Erst wenn sie da sind, hört man sie. Es ist etwas geschehen. Wo der wohl hin will in der Nacht? Sind auch wirklich alle Türen verschlossen, verriegelt? Was ist mit deinen Pistolen? Schlösser, Riegel, Pistolen. Man müsste ihm die Türen öffnen, statt sie vor ihm zu verschließen. Man müsste mit ihm sprechen, statt die Polizei zu rufen. Hörst du wieder pädagogisch, Lichtenberger? Na, ich danke. Ich sehe wohl besser selber nach den Türen. Hier die Milch. Susanne? Wo bleibst du? Möchtest du noch Zucker? Da bist du ja endlich. Ich kann nichts essen. Soll ich dir ein Brötchen schmieren? Was ist? Warum isst du nicht? Mir ist übel. Was hat sie denn? Mit mir spricht wohl niemand mehr. Ich bin wohl Luft. Was du bist, das weißt du selbst. Willkommen im Gasthof von Lauschied, euer Hochwohlgeboren. Lass er das Pferd versorgen. Sehr wohl, euer Hochwohlgeboren. Maria! Es wird sofort ein Zimmer eingeheizt. Bring das Gepäck hinauf. Soll ich auspacken oder hat's der Herr wieder eilig? Was geht dich das an? Geh rauf und heiz ein! Nein, ich hab's keineswegs eilig. Es handelt sich um ein langfristiges Geschäft. Rechnung einer Rotterdamer Reederei kaufe ich ausgesuchtes Eichen- und Mastholz auf. Meine Auftraggeber ordern große Mengen, allerdings nur in ausgesuchter Qualität. Meine Aufgabe ist es, die Kapazität des Hohenwaldes zu prüfen. Aha. Was ich brauche, sind Kontakte zu Förstern, Waldbesitzern, Vertretern von Gemeinden, aber auch zu Fuhrunternehmen und Sägewerksbesitzern. Natürlich wird das Material vorbearbeitet werden müssen, bevor es zum Rhein hinunter auf Schiffe gebracht wird. Sehr interessant. Ich gedenke natürlich nicht, eure Dienste unentgeltlich in Anspruch zu nehmen. Eine Vermittlungsprovision versteht sich von selbst. Über die Höhe können wir reden, obwohl wir zu einer verrechenbaren Anzahlung schon jetzt kommen können. Aber erst einmal wollen wir essen. Da sind euer Hochwohlgeboren bei mir am richtigen Mann. Ich kenne nahezu alle Förster aus dem Sohnwald. Im Übrigen kann ich eine Poularde empfehlen. Maria! Helfe ich dir nicht. Noch einmal verdrehst du mir nicht den Kopf mit deinen Reden. Ich habe nichts verstanden von dem, was du da von deinem Stuhl in der Lauschieder Mühle herunter gesagt hast, auf den dich Bittlers Leute gestellt hatten. Ich habe nur verstanden, dass angeblich etwas, worauf viele gewartet hatten, gekommen wäre. Etwas Schönes und Großes. Und es soll auch für Leute wie mich gekommen sein. Das ist natürlich Unsinn. Und ich muss darüber lachen. Aber es ist doch schön, es zu hören. Auch wenn ich nicht daran glaube. Schön ist auch, jemand sich so freuen zu sehen, wie du dich da auf deinem Stuhl gefreut hast. Aber es ist auch gefährlich. Begeisterung ist nichts, was für Leute wie mich gut ist. Für jemanden wie mich ist es gut, die Augen zusammenzukneifen, dass man blickt wie aus einem Schlitz, aus einer Schießscharte, aus einem Versteck heraus. Noch einmal helfe ich dir nicht. Du bist in großer Gefahr. Hitlers Leute kennen dich, du aber kennst sie nicht. Du wirst dich gewundert haben, wo du damals aufgewacht bist mit einem Brummschädel. Du bist ein Narr. Mit deinen Kinderfüßen. Es hilft nichts. Ach. Sie können Kommissar Becker nicht länger warten lassen. Ich kann den Kerl nicht ausstehen. Aber gut. Es nützt ja wohl nichts. Aber Sie bleiben dabei, Dürer. Machen Sie Notizen, wenn es nötig ist.